Herr Radunski, die USA und Berlin und der Vietnamkrieg, war das der Moment, wo das auseinanderging dann? Also für die unbedingten USA-Befürworter, zu denen ich ja gehört, und der RCDS und die CDU sowieso, war das eine sehr, sehr schwere Sache, als man langsam aber sicher merkte, dass die Nation, die wir demokratisch als Vorbild ansehen, übrigens die Linke hatte ja auch ihre Sit-ins, Teach-ins und so weiter aus der Free Speech Movement über Eckhard Krippendorf aus Amerika übernommen. Aber wir merkten alle, dieses Vorbild beginnt zu verblassen. Ihre Mittel werden immer verzweifelter. Es gab dann später diese Napalm-Diskussion und all diese Dinge, an die man sich erinnern kann. Und jedermann, der also sagen wir einerseits in den Kategorien des Ost-West-Konflikts dachte, merkte, das fällt jetzt raus. Wenn sie Berlin auf der einen Seite gesichert haben wollten durch die Amerikaner, konnten sie den Amerikanern nicht in jeder Hinsicht in den Rücken fallen. Aber ich möchte damals sagen, dass das Gros der Deutschen bis in die CDU und die SPD sowieso hinein eigentlich verbal zwar zu Amerika stand, aber von diesem Vietnamkrieg dann nicht mehr überzeugt war, zumal aus Amerika. Sie haben das ja eben sehr deutlich gezeigt. Das war ein ungewöhnliches Jahr, dieses 68 in Amerika. Selbst nicht mehr die Überzeugung ausgeht, we shall overcome. Die normale Siegesbewusstsein der Amerikaner war völlig weg. Dieser Krieg war, wenn auch die Folgen nachher der Aufgabe Vietnams verheerend waren, aber er war so nicht mehr zu halten und hat im Grunde genommen hier zur Krise des Amerikanismus geführt, pro und contra. Und man kann eigentlich sagen, es ist noch ein bisschen bis heute da. Frau Hutschke, es gab ja viele regionale Konflikte. War dieser Konflikt so besonders im Zentrum, weil er so in dieses Schema passte, der amerikanische Imperialismus gegen ein kleines kommunistisches Land? Also der Große gegen den Kleinen, also da würde ich jetzt wieder auf den Ödipus kommen, ja, der Große gegen den Kleinen, der da irgendein kleines Land, kleines Volk unterdrückt, kujoniert und ihm irgendetwas aufzwingen will und ein Regime unterstützt, das vom Volk nicht, also so würde ich sagen. Aber meine Erinnerungen an diese Geschichten sind eigentlich, ich war Pazifistin. Ich meine, man war als Linke, also ich war mit 14 war ich in dem Film Im Westen nichts Neues und dann bin ich mit meiner Schwester aus dem Film gekommen und haben gesagt, nie wieder Krieg. Und das haben wir also jetzt nicht in der Schule gelernt. Das war eine so tief sitzende Überzeugung. Ich war dann auch im Kampf dem Atomtod engagiert. Das waren eigentlich alles so, alle Freunde waren Kriegsdienstverweigerer natürlich später. Ne? Das ist sowieso selbstverständlich IDK und so weiter. Und wir hatten im Unterschied, deswegen war ich auch nicht so entschieden dann jetzt überrascht oder kam auch nicht in Loyalitätskonflikt, jetzt abgesehen davon, eine große gegen kleine. Oder dass man Hoffnungen richtete auch auf China. Ich war auch einige Monate, vielleicht sogar ein halbes Jahr, nach Lektüre von Myrdal und Snow und anderen Sachen, der Meinung, dass da ein Bauernland zivilisiert wird. Das ist eine interessante Geschichte und ich habe das also wörtlich alles ja auch geglaubt. Also es war ja keiner von uns da gewesen. Wir wussten das alles ja nur aus Büchern. Also da gab es solche Übertragungen. Aber die waren nicht antiamerikanisch, weil wir ja auch im SDS war man damit groß geworden. Ich sowieso auch schon vorher. Wir hatten eigentlich auch schon 1961 bei der Mauer, hat meine Eltern gesagt, du gehst nicht nach Berlin zurück zum Studieren. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor der DDR, ich habe auch keine Angst vor den Russen. Ich war mir vollkommen klar, das war vielleicht blöd damals, aber es gab viele solche Leute, wir hatten keine Angst. Man konnte ja noch wunderbar hin und rüber, man hatte Freunde drüben, kaufte Bücher und Schallplatten. Und deswegen war jetzt auch dieses, was RCDS oder Herr Radunski da beschreibt, nicht, die Amerikaner beschützen uns hier und jetzt machen die so einen Mist in Vietnam. Das war für mich eigentlich nicht das Problem. Aber war denn diese Linke wirklich so antiamerikanisch, wie ihr das dann so vorgeworfen ist, gerade von den etablierten Politikern hier in Nein, Berlin? also nach dem, was wir auch schon jetzt erfahren haben, eben nicht. Herr Rodunski hat völlig recht, wenn er darauf hinweist, dass wir bestimmte, nicht nur Informationen über Vietnam, sondern auch Protestformen selbstverständlich von den amerikanischen Genossen übernommen haben. Ohne die wären wir an dem Thema völlig hilflos gewesen. Und wir waren geradezu darauf angewiesen. Von daher war es selbstverständlich eine gezielte Opposition gegen die aktuelle amerikanische Regierung derzeit, aber kein Anti-Amerikanismus. Es muss aber alles eines gesagt werden. Wir beschränken uns ja nicht nur auf das Thema Vietnam. Wir hatten zur selben Zeit die griechische Militärdiktatur, von der wir wussten und analysierten, dass sie selbstverständlich nicht ohne stillschweigende Unterstützung der Amerikaner hätte installiert werden können. Es gab eine breite Lektüre, wo man sich jetzt gefragt hat, wie ist eigentlich die Bilanz der amerikanischen Außenpolitik überhaupt nach 1945? Und man hat von Guatemala bis Griechenland eben alles aufgearbeitet, was da zu verzeichnen war. Und von daher war Vietnam eigentlich nur das letzte Beispiel einer Außenpolitik, mit der wir uns wirklich nicht identifizieren wollten. Und dann kommt die Berliner Situation dazu. Das hier war unsere sogenannte Schutzmacht, von der denn Herr Schütz, der regierende Bürgermeister, sagt, die Regierung lässt nicht zu, dass unserer Schutzmacht auf die Stiefel gespuckt wird. Und das war natürlich eine Konstellation, die sehr brisant war und wo wir uns sagten, wir lassen uns nicht vereinnahmen mit dieser westlichen Message, die Freiheit von Berlin verteidigt, wenn die Schutzmacht, die dies von sich behauptet, zugleich einen schlimmen Krieg in Vietnam. Bevor wir weitermachen, würde ich gerne drei Zeitzeugen von draußen einspielen. Da ist zum einen Fred Binder, damals ein Student in Tübingen, und der beschreibt seine Haltung zum Vietnamkrieg und zu den USA so. Der Krieg direkt.